to know all the answers, but to understand the questions. Nicht alle Antworten zu wissen, aber alle Fragen zu verstehen. So beginnt die Fernsehserie Kung Fu in den 70er Jahren, mit der David Carradine berühmt geworden ist. In der von Ed Spielman produzierten Serie spielt Carradine den Shaolin-Mönch Kwai Chang Kane. Dieser muss nach Amerika fliehen in den wilden Westen, nachdem sein Mentor, der blinde Meister Po, umgebracht wird. Kane sucht seinen Halbbruder und muss sich den Weg erst erkämpfen. Everybody was Kung Fu fighting. Carradine wurde 1936 in Hollywood geboren. Er kommt aus einer Schauspielerfamilie und bereits sein Vater, John Carradine, spielt in Westernfilmen mit. Auch seine drei Brüder gehen in Hollywood ein und aus. Aber David entscheidet sich erst nach seinem Musikstudium in San Francisco für die Bühne. Bis zu seinem dramatischen Tod ist der 72-Jährige gut im Geschäft. In über 100 Filmen und Serien ist er zu sehen und er wird mehrmals sogar ausgezeichnet. Sein Durchbruch kommt in den 70ern mit der Fernsehserie Kung Fu. Hauptrollen spielt er aber auch in den Filmen Herrscher der Straße und Dieses Land ist mein Land. Dann die Filme Long Riders, Fackeln im Sturm und Kung Fu der Film in den 80ern. In den 90ern spielt er in Ein Vogel auf dem Drahtseil und Spaceship mit und natürlich die Fortsetzung von Kung Fu als Fernsehserie. Erst 2003 kommt Carradines wirklich großes Comeback. Er spielt Bill in Kill Bill von Regisseur Quentin Tarantino. Dafür wird er sogar mit einem Golden Globe nominiert. I would have to kill you. That'd be about square. And I choose kill. In the old series they would never let me use a weapon. In den alten Serien durfte er nie eine Waffe in die Hand nehmen, sondern er musste immer mit seinen bloßen Händen kämpfen. Erst mit Kill Bill entwickelte er ein Interesse für das Schwert der Samurai. That's a new thing to me. It was only in Kill Bill that I got interested in the samurai sword. Then one day I decided to leave, settle down and start a new life. Carradine war ein Fan von Kampfsportarten und für seine übersprühende Lebensenergie bekannt. Umso schockierter sind seine Angehörigen angesichts seines Selbstmordes. Die Umstände seines Todes in dem Hotelzimmer in Bangkok sind noch ungeklärt. Carradine war bei Dreharbeiten mit einer französischen Filmcrew in Thailand unterwegs und er wurde mit einem Seil um den Hals tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden.